In Zusammenhang damit, dass der Vizeaußenminister der USA, der die FARC die Verstärkung der nuklearen Abschreckungskraft für Selbstverteidigung vorwarf, beantwortete ein Sprecher des DFLK-Außenministeriums die Fragen des Reporters der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur. Darüber berichteten am 2. November die russische Nachrichtenagentur TASS, die chinesische Xinhua und die chinesische Homepage Xinhua Wang und die japanische Nachrichtenagentur Kyodo.